Was haben Titanic, Der Clou, Ben Hur, Meine Lieder, meine Träume und Vom Winde verweht gemein? Denken Sie mal scharf nach. Vielleicht haben Sie es erraten, alle fünf Filme gewannen den Oscar und alle fünf spielten eine Menge Geld in die Kassen. Kollege Hartwig Tegeler hat die größten Kassenschlager aller Zeiten unter den Oscar-Gewinnern für uns zusammengestellt. The highest achievement in filmmaking this year for Best Picture. What? Is this funny? And the Oscar goes to... Also reden wir hier mal von einer Spannbreite von 716.020.790 Einspieldollars bei Platz 5 bis hin zu rund 6,5 Milliarden. Platz 1 bei den einspielstärksten Oscar-Gewinnern in der Kategorie Bester Film. Platz 5, Der Clou, 1973 von George Roy Hill. Nachdem er mit Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969 nicht nur 4 Oscars bekam, sondern auch den finanziell erfolgreichsten Western der Filmgeschichte gedreht hatte, war George Roy Hill mit allen guten Geistern gesegnet, das Traumpaar Paul Newman und Robert Redford 4 Jahre später erneut vor die Kamera zu bringen. Grandioses Timing, Humor, großartige Schauspieler und eine ziemlich gewitzte Story machen den Clou zu einem wunderbaren Film, dem alle Lahmarschigkeit, sorry, aber das musste sein, dem all die Lahmarschigkeit von Butch Cassidy and the Sundance Kid abgeht. Wenn du springst, dann springe ich auch, richtig? Richtig. Platz 4, Titanic, 1997, von James Cameron. Es gab übrigens jemand, ich kenne ihn, der jeglicher Neigung zum Kitsch unverdächtig abends Ende der 1990er in seiner Lesestube saß. Und nachdem er Titanic im Kino gesehen hatte, sich dabei erwischte, wie ihm die Tränen kamen, als er im Radio Céline Dion hörte mit dem, was hier im Hintergrund läuft. My Heart Will Go On. Das wirklich Beste übrigens, was ich je über diesen Film gelesen habe, ist zum Glück immer noch zu finden auf der Jungle World Website. Uwe Nettelbecks Artikel Titanic Revisited mit dem Untertitel Eine Liebe, die über die Elemente triumphiert, ist nicht jedermanns Sache. Uwe Nettelbeck schreibt allein über die Hände in Camerons Film. Pflichtlektüre. jungle-world.com, da suchen nach Nettelbeck und Titanic. Platz 3, Ben Hur, 1959, von William Wyler. Dieser Ben Hur ist der reichste Mann in Jerusalem. Und das Haupt einer der angesehensten Familien Judäas. Als Kinder waren wir Freunde. Wir waren wie Brüder. Herrlich, die Entstehungsgeschichte zum Wagenrennen-Klassiker. Die Dreharbeiten in Rom standen 1957 kurz vor Beginn, aber es gab kein Drehbuch. Regisseur William Wyler fragte deshalb den schwulen Schriftsteller Gore Vidal, ob der bereit sei, das Buch zu schreiben. Ich sagte zu Wyler, erinnert sich Gore Vidal, lass uns etwas ausprobieren. Was? Einen Streit unter Liebenden. Vielleicht hatten Ben Hur und Messala früher eine tiefere Beziehung. Mit dieser Exposition einer tragischen homoerotischen Beziehung zwischen Ben Hur und Messala verlieh Gore Vidal dem Film Ben Hur emotionale Spannung und Tiefe. Dass Wyler nach dem Erfolg, 11 Oscars, von der schwulen Exposition seines Films nichts mehr wissen wollte, ist bei einem christlichen Monumentalschinken der 50er Jahre dann wohl doch kaum anders zu erwarten. Platz 2. Meine Lieder, meine Träume, 1965. Von Robert Wise. Salzburg 1938. Julie Andrews und Christopher Plummer in einem Filmmusical. Novizin verliebt sich in verwitweten Kapitän und erobert über dessen Kinder sein Herz. 1965 in Deutschland im Kino, da wurde jeglicher Bezug zum Nationalsozialismus herausgeschnitten. Das Ende, das Robert Wise, auch Co-Regisseur der West Side Story übrigens, inszeniert hatte, ging so. Die Familie von Trapp entkommt den Nazis über die Grenze. Platz 1. Vom Winde verweht. 1939. Von Victor Fleming, George Cukor und Sam Wood. That I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting role during 1939 to Hattie McDaniel. Was haben die afroamerikanischen Filmemacher eigentlich mit ihrer Kritik an der mangelnden Präsenz von schwarzen Schauspielern und Regisseuren bei der Oscar-Vergabe? Hattie McDaniel bekam doch immerhin 1940 als beste Nebendarstellerin einen der 10 Oscars für das Südstaaten-Epos. Dass das nun nicht gerade eben traditionsbildend war, Das sei zugegeben. Erst 1991 war mit Whoopi Goldberg wieder eine schwarze Schauspielerin dran. Aber immerhin. Nachbemerkung: Letzter kurzer Satz war der klägliche Versuch, im Radio Ironie zu transportieren.